Schritte durch, wenn's irgendwie geht. Bist doch eine kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet. Wir machen dich zur Sau. Adam hat nach dem Apfel geblickt, du hast ihn freundlich rausgerückt. Wir haben uns auf dir breit gemacht, am Anfang hast du noch gelacht. Wir haben von unseren hohen Rassen die Wildbahn zum Highway freigeschossen. Flora ist schon fast K.O. Fauna stirbt in irgendeinem Zoo. Halte durch, wenn's irgendwie geht. Bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet. Wir machen dich zur Sau. Wir haben den Amazonaswald zersägt, zur Strafe hast du Afrika das Wasser abgedreht. Ach Mama, das ist doch die falsche Adresse, das Abendland braucht auf die Fresse. Du musst uns so lange schlagen, bis wir lernen, bitte zu sagen. Bis wir stolz und glücklich sind, mit einem Apfel und einem Ei und einem Morgenwind. Halte durch, wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet. Wir machen dich zur Sau. Was kann ich für dich tun, ich weiß es nicht. Bin zwar ein grünes, doch ein kleines Licht. Und bin auch ein feindlicher Soldat, der schon von deiner Haut gefressen hat. Ich steh gegen dich an der Front, überlaufen hab ich noch nicht gekonnt. Doch ich bin dein treuer Sohn, irgendwann, da komm ich schon. Wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet. Wir machen dich zur Sau. Halte durch, wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet. Wir machen dich zur Sau. Halte durch, wenn's irgendwie geht. Ich glaub, es geht raus. Bist doch ne kluge Frau. Bist doch ein erfahrener Planet. Wir machen's nicht so sauer.